Das Dorf hat gut 600 Einwohner und eine Kirche. Das Korn steht hoch, die Wiesen leuchten im fetten Grün. Frühsommer in Ribemont-sur-Ancre in der Picardie. In dieser wohlhabenden ländlichen Idylle im Norden Frankreichs haben Archäologen ein gespenstisches Heiligtum freigelegt, das einen Einblick in Religion und Denken der Kelten eröffnet. Diese Kultstätte mit Gruben voll menschlicher Gebeine vermittelt eine Ahnung von der fremden geistigen Welt der Kultur, die Mitteleuropas Frühzeit geprägt hat. Rätsel der keltischen Kultur, eine Sendung von Matthias Henjes. Auf einem Plateau am Ortsrand liegt die Ausgrabung verlassen in der Mittagssonne. Gérard Vercoq-du-Leslay, Forscher am Archäologischen Zentrum des Departements, deutet auf einen Fabrikschornstein in der Ferne. Dort ist vor 100 Jahren der deutsche Flieger von Richthofen abgeschossen worden, erzählt er. Nach den Schlachten des Ersten Weltkriegs war die gesamte Region eine kahle, braune Mondlandschaft. Die Schützengräben haben auch die Fläche des keltischen Heiligtums angeschnitten. Die Grabung ruht seit einer Weile. Der unebene Boden ist von hohem Gras und Gestrüpp überwuchert. Doch die beiden heiligen Bezirke zeichnen sich noch deutlich unter dem Grün ab. Nous sommes ici à l'intérieur de l'enclos circulaire. Wir sind jetzt in dem kreisförmigen Bezirk und Sie sehen noch das Fundament der Palisade, die die Fläche umgab. Man konnte hier also nicht hineinsehen. Da drüben, ungefähr 50 Meter weiter südlich, findet man einen quadratischen Bezirk, der einen ganz anderen Charakter hatte. Im 3. Jahrhundert vor Christus praktizierten Kelten aus dem Stamm der Belger hier rätselhafte Bestattungsriten. Sie ließen die Leichen von Kriegern an der Luft verwesen, weihten geköpfte Tote samt Rüstungen und Waffen den Göttern und bauten eine Art Scheiterhaufen aus blanken Knochen. Hier haben wir nur etwa 20 Individuen gefunden, dabei auch Fragmente der Schädel. Die Knochen, die in dem zugeschütteten Graben lagen, waren stark von wilden Tieren angefressen. Auch Reste von Opfertieren kamen hier ans Licht, Scherben von Tongefäßen, eine Feuerstelle. Ein Loch im Boden könnte als Altar für die Götter gedient haben. Die Ausgräber vermuten, dass hinter der Palisade Totenfeiern für eigene Krieger des Stammes stattfanden, die in der Schlacht gefallen waren. Auf diesem Niveau hier lag der große Graben, der den anderen, den quadratischen Bezirk, begrenzte. Der Archäologe zeigt auf die Mitte der Fläche, wo er viele Pollen von Bäumen gefunden hat. Vielleicht stand dort ein heiliger Hain, der Sitz der keltischen Götter. Darum herum aber holten die Ausgräber tausende menschliche Gebeine aus der Erde, dazwischen Pferdeknochen, doch keinen einzigen Schädel. In diesem Teil des Heiligtums boten die Belger vermutlich die Skelette der Besiegten den Göttern dar, erläutert Vercoq-du-Leslay auf der Fahrt zum Archäologischen Zentrum in Ribemont. Kultplätze, an denen Menschenknochen gesammelt wurden, sind charakteristisch für die Latènekultur in den letzten 300 Jahren vor Christi Geburt. Die zweite keltische Kulturblüte nach der frühkeltischen Glanzzeit von 800 bis 400 vor Christus. Im namengebenden Ort Latène in der Schweiz kamen menschliche Gebeine zutage. Einzelne vergleichbare Heiligtümer hat man in Tschechien und Österreich ausgegraben und aus Manching bei Ingolstadt, der besterforschten spätkeltischen Siedlung Deutschlands, berichten Archäologen ebenfalls von Depots mit Menschenknochen. Aber nirgendwo haben sie so irritierende Riten rekonstruiert wie in Ribemont, Gournay-sur-Aronde und anderen Orten Nordfrankreichs. Tausende Knochen, ordentlich in Pappkartons verpackt, lagern in Ribemont im Keller des Archäologischen Zentrums. Im Obergeschoss ist sorgsam gereinigtes menschliches Gebein hinter Glaswänden ausgestellt. Ausgebleichte Langknochen von Armen und Beinen liegen dicht an dicht. Auch Teile des Gesäßes, Wirbel und Rippen sind erkennbar. Alle Gebeine stammen von Männern zwischen 15 und 40 Jahren, sagt Vercoq-du-Leslay. Dazwischen lagen zahlreiche Waffen. Das Heiligtum war offenkundig für gefallene Krieger gedacht. Die Pferdeknochen lassen vermuten, dass Reiter darunter waren. Eindeutig auch, dass die geköpften Skelette von Feinden stammten. Die Kelten pflegten, die Köpfe der Besiegten als Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Das war in der Antike wohl bekannt. Den gefallenen Feinden schlagen sie die Köpfe ab und hängen sie am Hals ihrer Pferde auf. berichtete zum Beispiel der Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien. Anatomische Untersuchungen an Halswirbeln zeigen denn auch häufig Spuren von Messern, so exakt ausgeführte Schnitte, dass der Sieger nicht nur ein ausgezeichnetes Schneidwerkzeug, sondern auch Erfahrung mit dem Köpfen gehabt haben muss. Sehr rätselhaft ist jedoch, warum man die restlichen Skelette dann als Ganze auf dem Kultplatz deponiert hat. Sehen Sie hier das Schienbein und das Wadenbein? Wir haben mehrere davon, die noch miteinander verbunden sind. Das sind keine verstreuten Knochen, die eingesammelt wurden. Die hingen noch im anatomischen Verband zusammen. Ziemlich verblüffend. Man fragt sich, in welchem Zustand sie hier einst ankamen. Wahrscheinlich hing zum Teil sogar noch Fleisch dran. Die Archäologen vermuten, dass die Belger die kompletten Skelette der Besiegten im Heiligtum sammelten, nur ohne den Kopf, und sie dort verwesen ließen. Sie haben die Leichen wahrscheinlich mit ihren Waffen auf einer hölzernen Konstruktion arrangiert, einer Art Bühne, sodass sie nicht den Boden berührten. Cette construction n'a malheureusement pas laissé d'autres traces que celles qu'on peut observer par l'étude environnementale. Die Konstruktion hat leider keine Spuren hinterlassen. Aber der Erhaltungszustand der Knochen, vor allem, dass sie keine Bissspuren von wilden Tieren aufweisen, zeigt eindeutig, dass man sie irgendwie geschützt hat. Gefallene aus den eigenen Reihen hingegen wurden offen auf der Erde deponiert, wo Vögel und Wildtiere ihre Knochen abnagten. Was es mit diesem sonderbaren Ritus auf sich hat, verraten Aufzeichnungen aus der Antike. Die Kelten haben selbst keine Literatur hinterlassen, aber gebildete Griechen und Römer suchten nach Erklärungen für den verstörenden Totenkult. Sie setzten sich mit der keltischen Religion auseinander und stellten fest, die Kelten glaubten an die Wiedergeburt. Cäsar etwa berichtete über die Druiden, die keltischen Religionsgelehrten. Der Kernpunkt ihrer Lehre ist, dass die Seele nach dem Tod nicht untergehe, sondern von einem Körper in den anderen wandere. Cäsar ist nicht immer ein zuverlässiger Zeuge. Ihm ging es vor allem darum, sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Doch andere Autoren bestätigen und ergänzen seine Darstellung. Für die Kelten gab es nur eine Erlösung aus dem ewigen Zyklus der Reinkarnation, den Tod in der Schlacht. Das war der Grund für die geradezu sprichwörtliche Tapferkeit keltischer Krieger, die sogar nackt in den Kampf zogen. Die eigenen Gefallenen ließen sie, zum Entsetzen der Griechen und Römer, auf dem Schlachtfeld liegen, wo sich Raben und Geier darüber hermachten. Der lateinische Dichter Silius Italicus schilderte, welche Überzeugung dahinter stand. Für diese Leute ist der Tod in der Schlacht ruhmreich, und sie halten es für ein Verbrechen, den Körper eines Gefallenen zu verbrennen. Denn sie glauben, wenn der Körper auf dem Schlachtfeld von den hungrigen Geiern gefressen wird, steigt die Seele auf zu den Göttern im Himmel. Auch im Kriegerheiligtum in Ribemont legten die Belger ihre Toten vermutlich auf dem nackten Erdboden ab, damit sie schneller ins Paradies kämen. Und vielleicht deponierten sie die toten Feinde in einem Schutzbau, damit ihre Seelen nicht so schnell den Weg zu den Göttern fänden. Aber auch in zivilen Heiligtümern praktizierten die Kelten einen mehrstufigen Bestattungsritus. Susanne Sievers, renommierte Keltenforscherin bei der Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt, weiß aus Ausgrabungen in der keltischen Stadt, dem Oppidum von Manching bei Ingolstadt, dass man die Skelette erstmal den Elementen ausgesetzt hat, entweder eingegraben oder eben auch den Raben oder welchen Tieren auch immer. Und nach einer gewissen Auflösungsphase hat man dann diese restlichen Skelette gewaltsam auseinandergenommen, hat Teile auch zerschlagen, aufgebrochen und hat dann einzelne Knochen längere Zeit aufbewahrt. Und das ist jetzt meine persönliche Interpretation, solange man einen persönlichen Bezug auch zu dieser Person hatte. War das wirklich so fremdartig, so makaber? In anderen Religionen ist es ebenfalls selbstverständlich, dass Gebeine bedeutender Toter über Jahrhunderte aufbewahrt und verehrt werden. Dennoch bleiben die keltischen Totenbräuche voller Rätsel. Im antiken Zentrum von Manching fanden die Ausgräber bei einem kleinen Rundtempel zahlreiche Säuglingsknochen, die separat deponiert worden waren. Ein Beweis für die Menschenopfer, die den Kelten in der Antike oft nachgesagt wurden? Ich würde in diesen Fällen jetzt nicht von Menschenopfern sprechen. Darauf haben wir in Manching keine eindeutigen Hinweise. Wir können von Erschlagenen sprechen durch ihre Kopfwunden oder derartiges. Wir haben auch sehr viele Einzelschädel. Wir wissen ja, dass die Kelten Schädel, Trophäen mitgenommen haben. Das sehen wir auch. Und es gibt auch Sonderbestattungen. Als Sonderbestattung könnte man auch die Säuglingsknochen verstehen. Vielleicht stammten sie von Kindern des Adels, die durch die Beisetzung an dieser Stelle geehrt wurden. An anderen Fundorten ist die Deutung ebenso schwierig. Skelettfunde aus Assis-sur-Romance in Nordfrankreich oder Latène in der Schweiz lassen sich ebenfalls als Menschenopfer interpretieren. Aber es könnte sich auch um Verurteilte handeln, die nach besonderen Ritualen hingerichtet wurden. Ein archäologischer Nachweis, dass die Kelten in bedrohlichen Situationen den Göttern Menschen opferten, wie antike Autoren berichten, fehlt bisher. Sivas ist an dem runden Tempelchen aber noch etwas anderes aufgefallen. Dass der Abstand von diesem Heiligtum zu den beiden noch erhaltenen Toren, dem Osttor und dem Südtor, genau den exakten Abstand hat. Also da steckt auch Geometrie dahinter. Das ist also kein Zufall, sondern wir haben hier ein Konstrukt. Dass geometrische Maße und Bezüge im geistigen Kosmos der Kelten eine Rolle spielten, bestätigt sich auch am Glauberg in Hessen. Das Heiligtum in der Nähe von Frankfurt ist durch die gut erhaltene Sandsteinstatue eines Keltenfürsten bekannt geworden. Das Standbild mit dem melancholischen Gesichtsausdruck und den weit abstehenden Blättern am Kopf prägt sich ins Gedächtnis ein. Die Anlage, die vermutlich dem Ahnenkult diente, ist älter als Manching. Sie stammt schon aus frühkeltischer Zeit, zeigt aber eine verblüffende Parallele. Bei der umfassenden Erforschung des Ortes in den letzten Jahren kamen zahlreiche halbkreisförmige Gräben zutage, die sich um den zentralen Grabhügel herumzogen. Es sind weder Abwassergräben noch Verteidigungsanlagen. Ihre Funktion ist unklar, außer wenn man sie als geometrische Muster versteht. Was haben wir da für eine Ornamentik? Die sogenannte Zirkelornamentik. Ja? Und wenn Sie dann auf das schauen, was an Konstruktionen in bestimmten Grabenabschnitten drin liegt, dann ist das eigentlich ein ganz rein geometrischer Hintergrund, der sich in der keltischen Kunst ganz deutlich abbildet. Also das war für die damals sehr wichtig und hatte eine Bedeutung, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können. Die geometrischen Muster lagen als Zeichen in der Landschaft. Vermutlich gab die Religion ihnen Sinn. Wer seine Bauten nach solchen Regeln konzipierte, suchte überirdischen Mächten zu gefallen. Wollten die keltischen Gelehrten so eine Harmonie mit den Göttern herstellen? Verstanden sie die Muster als Abbilder des Kosmos? Mit welchem Sinn die geometrischen Formen in ihrer Kunst und Architektur aufgeladen waren, bleibt unklar. Susanne Sivas ist jedenfalls von der fremdartigen geistigen Welt der Kelten fasziniert. Und das geht vielen so. Was ist keltisches Bewusstsein, ist vielleicht die Frage. Es hat was mit der Natur zu tun und in einer Welt von voller Technik freuen wir uns doch über jeden Meter, wo die Natur noch einigermaßen in Ruhe gelassen wird, um da wieder Kraft zu spüren. Und der Schwarzwald mit Granit und diesen vielen Bächen, dann diese vielen Pflanzen, die Wälder, diese Stimmungen, das ist einfach das, was sehr wahrscheinlich auch schon die Kelten so fasziniert hat. Roland Kröll fragt nicht nach historischen Jahreszahlen. Ihn interessiert nicht, wie der Stahl keltischer Schwerter legiert wurde. Für ihn manifestiert sich die Erinnerung an die Kelten in den Bergen und Wässern des südlichen Schwarzwalds. Der Autor und Komponist, der im badischen Laufenburg zu Hause ist, lebt vor, was man heute auch unter keltisch verstehen kann. Orte der Kraft, das sind eben Felsen, Quellen, Waldstücke, schöne Wiesen und Auen. Und auch die Beschäftigung eben wieder mit Kräuterkunde, mit Heilkunde. Für die rätselhafte, verschwundene Welt der Kelten begeistern sich viele Menschen. Manche verbinden damit eine engere Beziehung zur Natur, andere eine matriarchalische Gesellschaft oder eine Harmonie mit überirdischen Kräften. Für Roland Kröll steht die Naturmystik im Mittelpunkt. In den Felsen des Schwarzwalds sieht er etwas Ursprüngliches, Unzerstörbares. In Bächen und Steinen erblickt er eine andere, transzendentale Welt. Für manche Plätze nennt er keltische Namen, andere kennt er als alte Stätten christlicher Religiosität. Die widersprüchlichen Traditionen verschmilzt er zu einer harmonischen, spirituellen Weltsicht, etwa wenn er über den Imbolc-Tag spricht, der im Christentum Maria Lichtmess heißt. Das ist ein Lichtfest für die Kelten. Sie verehren da die heilige Brigitte von Kildare. Und die ist auch gleichzeitig eine Baumheilige und eine Wasserheilige. Und es gibt auch eine ganze Reihe Kapellen im Südschwarzwald, die auch der heiligen Brigitte geweiht sind. Kröll nennt sich Keltenforscher, aber das hat nichts mit Geschichtswissenschaft zu tun. Er ist ein spiritueller Forscher, der seine Sichtweise nicht an die Erkenntnisse der Historiker anpasst, denn er sucht Orte außerhalb der Geschichte, Sehnsuchtsorte. Wenn Sie durch ein Hochmoor laufen, ein kleines, dann merken Sie, wie Ihre ganzen Zellen wieder sich aufladen. Man sagt ja, wenn man schon durch ein kleines Stück Wald geht, dann regenerieren wir uns plötzlich, ja, und alles, was uns vorher so schwer schien, fällt uns klack wie ab. Also, und das fühlt man halt hier sehr stark. Jetzt allein schon hier diese Passage zu laufen, erhebt einem einfach das Gemüt, die Seele, das Herz. Das Herz kommt zum Singen. Und da werden wir auch wieder gesund, immer wieder. Ne? Auch der Archäologe Jean-Louis Bruneau ist fasziniert vom Denken der Kelten. Bruneau hat lange die Ausgrabung in Ribemont geleitet. Er arbeitet am CNRS, dem Nationalen Wissenschaftlichen Forschungszentrum in Paris, und gilt als herausragender Kenner der Druiden, der Gelehrten, die die Religion und damit die gesamte spätkeltische Gesellschaft geprägt haben. Bruneau entwirft ein überraschendes Bild von den Philosophen des Nordens. Sie hatten nichts mit den dunklen Ritualen und blutigen Opfern zu tun, meint er, die Cäsar ihnen zuschreibt. Die Druiden sind keine Priester, sie sind Theologen. Sie verkünden das göttliche Wort, das festlegt, was man zu tun hat. Aber sie nehmen keine Opferungen vor. Das wäre völlig konträr zu ihrer Moral. Sie dürfen kein Blut berühren, denn Blut ist unrein. Bruneau hat Texte aus der Antike analysiert, die weniger bekannt sind als Cäsars einflussreicher gallischer Krieg. Die Autoren des Mittelmeerraums haben sich nämlich eingehend mit den Gelehrten beschäftigt, die jenseits der Alpen wirkten. Griechen und Römer sahen die Kelten nicht als unzivilisierte Barbaren an, sondern beobachteten genau, was an Seine, Rhein und Donau geschah. Aus ihren Schriften ergibt sich ein eindrucksvoller Einblick in den intellektuellen Austausch, die Debattenkultur der Antike. Zum Beispiel fasste der griechische Autor Diogenes Laertius im 3. Jahrhundert nach Christus die Darstellungen früherer Philosophen, die nicht überliefert sind, so zusammen. Sie behaupten, die Druiden zielten in einer rätselhaften Sprechweise dahin, man solle die Götter ehren, nichts Böses tun und sich der Tapferkeit befleißigen. Jean-Louis Bruneau bestätigt, die keltischen Gelehrten waren nicht dem Jenseits zugewandt, der mystischen Versenkung in eine transzendentale Welt. Was sie am Gang der Gestirne ablasen oder auf andere Weise als richtig erkannten, versuchten sie aktiv in der Gesellschaft umzusetzen. Das war eine Philosophie der Tat. Der Wille, die Gesellschaft zu transformieren, sie zu verbessern, sodass die Menschen besser würden und es mehr Harmonie unter ihnen gäbe. Und vor allem, dass ethische Regeln, dass die Moral herrschen sollte und dass die Menschen das Rechte täten. Aber wie konnten Weise mit hohem ethischen Anspruch eine Gemeinschaft beeinflussen, die die besten Schwerter der Epoche herstellte, von Kriegern beherrscht wurde und massiv vom Krieg profitierte? Ob bei Beutezügen im Mittelmeerraum oder im Kampf gegen andere keltische Stämme, der Krieg war bei den Kelten allgegenwärtig. Der Krieg bestimmte nicht nur, wie man lebte, er bestimmte auch die Politik. Und weil sich viele Kelten in anderen Ländern als Söldner verdienten, brachte er der Gemeinschaft viel Geld ein. Doch die Krieger hörten auf die Druiden. Diodor von Sizilien, ein Geschichtsschreiber des 1. Jahrhunderts vor Christus, gab ein schönes, wenn auch etwas überspitztes Beispiel dafür. Nicht nur in Angelegenheiten des Friedens, sondern auch in den Dingen des Krieges folgen sie meist ihrem Rat Und zwar nicht nur die befreundete Partei, sondern auch die feindliche. Oft, wenn schon in der Schlachtaufstellung die beiden Heere gegeneinander anrücken, mit gezogenen Schwertern und vorgestreckten Lanzen, treten diese in die Mitte und bewegen die Heere vom Angriff abzustehen, ganz als wenn sie durch ihren Gesang wilde Tiere bezauberten. Die Druiden waren jedoch alles andere als selbstlos. Mit der Lehre von der ewigen Seelenwanderung, aus der nur der Tod in der Schlacht erlösen konnte, übten sie Einfluss auf die mächtige Schicht der Krieger aus. Durch Wahrsagungen, die Deutung der Gestirne und andere Rituale steuerten sie die praktische Politik, ohne offen die Macht zu übernehmen. Die Druiden gaben sich damit zufrieden, den religiösen Kalender zu überwachen, der das politische Leben direkt beeinflusste. Man konnte keine politischen Entscheidungen treffen und auch nicht in den Krieg aufbrechen, ohne eine religiöse Feier, bei der das Vorhaben autorisiert wurde. So konnten die Druiden alles kontrollieren. Und sie wachten eifersüchtig über ihre Stellung. Das Wissen über die Riten, mit denen man die Überirdischen gnädig stimmen oder ihren Willen erkennen konnte, behielten sie sorgsam für sich. Es war ihr Herrschaftswissen, das niemand niederschreiben durfte. Wer unter die Druiden aufgenommen werden wollte, musste auswendig lernen, was sie wussten. Das konnte bis zu 20 Jahre dauern, behauptet Cäsar. Vermutlich haben die Kelten deshalb keine eigene Schrift entwickelt, weil die Druiden das Schreiben verboten hatten. Für Jean-Louis Bruneau war die keltische Kultur den berühmten Zivilisationen des Mittelmeers ebenbürtig, obwohl sie keine Literatur und keine spektakulären Bauten hinterlassen hat. Ça ne les intéressait pas du tout. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Im Glauben an die ewige Reinkarnation erschien ihnen die Zeit auf der Erde nur als vorübergehende Episode. Darum haben sie keine großen Grabstätten, keine Tempel und Städte hinterlassen. Weil solche Monumente fehlen, glaubt man, es sei eine ärmliche Kultur gewesen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die keltischen Stämme des heutigen Frankreich verloren ihre Unabhängigkeit im Krieg gegen Cäsar. Um die Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus eroberte er das Land bis hinauf zum Ärmelkanal. Dass die Kelten seinen römischen Legionen nicht standhielten, lag nicht an militärischer Unterlegenheit, meint Bruneau, sondern an der transzendentalen Ausrichtung ihrer Gesellschaft. Unter der Wucht des römischen Materialismus musste sie zusammenbrechen. Für eine Kultur, die so sehr von der materiellen Welt abgewandt war und die zugleich unter starkem Druck stand, vor allem durch die Druiden, die nicht wollten, dass man Schrift benutzte, dass man Menschen abbildete und so weiter, und die für 300-400 Jahre den Zusammenhalt dieser Gesellschaft kontrolliert hatten, konnte es nicht mehr weitergehen. Die Invasion der Bilder aus Rom, der Waren, der Luxusgüter, musste die Weltanschauung der Druiden verdrängen. Vielleicht spielt ein bisschen französischer Patriotismus dabei mit, dass Jean-Louis Bruneau den Untergang des freien Gallien zum Kampf der Systeme zuspitzt. Doch tatsächlich löste sich die Kultur der Kelten nach dem Gallischen Krieg schnell auf. Die Stämme passten sich innerhalb weniger Jahre komplett der Lebensweise der römischen Eroberer an. Auch in Deutschland endete die spätkeltische Glanzzeit im ersten vorchristlichen Jahrhundert, aber die Ursachen sind weniger klar. Das große Oppidum in Manching zum Beispiel wurde um 50 vor Christus aufgegeben, obwohl keine römische Armee vor seinen mächtigen Mauern erschien. Susanne Sievers sieht die Auswirkungen der römischen Expansion als Hauptursache an. Die Stadt war nicht mehr lebensfähig, weil die Kontakte nach außen nicht mehr funktionierten, wichtige Rohstoffe nicht mehr geliefert wurden, Absatzmärkte wegbrachen. Deshalb finden die Ausgräber ab den Jahren um null keine typisch keltischen Schwerter, Schmuckstücke oder Tonwaren mehr. Was aus der keltischen Kultur wurde, macht Klaus Frank im Museum von Tauberbischofsheim klar. Hier steht ein halbes Dutzend schlichter Tontöpfe, das die Entwicklung besser verständlich macht. Im Erdgeschoss des Tauberfränkischen Landschaftsmuseums stehen Keltern, Webstühle und schwere fränkische Küchenschränke. Im ersten Stock stößt man auf eine Vitrine mit Keramik aus der Zeit um das Jahr Null. Braune und gelbliche Töpfe aus Ton, manchmal bauchig, mit schmalem Fuß, manchmal mit Henkel, mal tonnenförmig, vor Jahren im Taubertal ausgegraben. Frank deutet auf einen dunklen, runden Topf. Diese Tonnen hier, Das sieht ja aus fast wie so ein Kürbis aus Südamerika, gibt es ja diese Gefäße. Diese Tonnen sind im Keltischen immer geglättet und unverziert. Während hier das Exemplar aus Tauberbischofsheim hier mit diesem Briefkuvertmuster und dieser geometrischen Zier am oberen Bauch und auch auf dem Deckel ganz eindeutig germanische Muster und Verzierungen trägt. Gleichmäßige Linien von Punkten ziehen sich rund um den Topf. Auf dem Bauch bilden sie Andreaskreuze, am Fuß Mäander. Das sind Rollrädchenmuster, die mit einem kleinen Rollrädchen, man muss sich das so vorstellen, wie diese Stoffrädchen, eingerollt wurden. Und diese Muster und auch die Verzierungstechnik sind im keltischen Milieu fremd in dieser Zeit. Ein dicker gelblicher Henkelkrug in der Vitrine zeigt dieselbe Entwicklung. Keltische Keramik mit typisch germanischen geometrischen Mustern. Der Henkel ist eine Zutat nach römischem Geschmack. Auch Moden aus dem neuerdings römischen Gallien verbreiteten sich ins ferne Taubertal. Keltische und germanische Kulturen passten sich aneinander an. Das sieht man nirgendwo so gut wie an diesen Töpfen, meint Frank. Die archäologischen Belege für die Assimilation sind bisher spärlich. Aber in der Nähe von Köln, am äußersten Nordrand des keltischen Raums, hat er kürzlich weitere Beispiele gefunden. Germanische Töpfe in einer Siedlung der keltischen Eburonen. Es sieht so aus, als wäre diese germanische Kultur auf die einheimische, alteingesessene Kultur getroffen und als hätte sich aus diesem dann etwas Neues entwickelt. Also man muss sich das nicht als Verdrängung und Krieg und so vorstellen, sondern als allmählichen Wandel. Nach 8 Jahrhunderten und 2 kulturellen Glanzzeiten verschwanden die Kelten leise und ohne Aufsehen aus der Geschichte. Sie hinterließen nur wenige spektakuläre Spuren, aber eine Fülle von Objekten ihrer meisterhaften Handwerkskunst, die Zeugnisse der ersten eigenständigen Kultur Mitteleuropas. Eine massive Nadel aus Gold, die durch dieses Gewand gesteckt werden konnte. Diese hochtechnisierte Töpferei mit feuerfestem Graphiton, bemalter Ware, Drehscheibenware. Des épées de même type que les sabres des samouraïs japonais. Schwerter vom selben Typ wie die Schwerter der japanischen Samurai. Und so etwas kennt man weder in den Jahrhunderten davor, noch in den Jahrhunderten unmittelbar danach, nördlich der Alpen.